Meine liebe kleine Attimaus, ich sitze jetzt gerade hier in unserem Ü-Wagen, um dir ein paar Worte zukommen zu lassen. Den Brief, den du gestern bekommen haben wirst, wird dich über Verschiedenes aufgeklärt haben, worüber du dich wahrscheinlich auch gefreut hast. Ich habe eben ein bisschen gestottert, aber das macht fast gar nichts. Diese kleinen Sorgen, die du da auf dem Herzen hattest, die haben wir damit geklärt. Und wenn ich mal wieder auf Urlaub kommen sollte, wird vieles, vieles anders sein. Hier in Breila ist es an und für sich sehr, sehr schön. Nur was uns fehlt, das sind die Leih. Heute habe ich gerade mal mit einem Kameraden von mir, mit unserem George, der gerade an der Schneidapparatur sitzt und schneidet, einen halben Liter Wein getrunken. Ich hatte solch einen Appetit, auch mein Kamerad mit mir. Und so hoben wir beide die Gläser und sagten, hinein. Es schmeckt ganz vorzüglich. Aber ich will dir nicht den Mund dreckig machen mit diesen schönen Sachen, sondern will von Dingen erzählen, die mich jetzt selbst bewegen. Wie ich dir in einem Brief mal schon mitteilte, warnt eben die leidige Lee. Wenn ich die hätte, wäre vieles besser hier. Hier gibt es Torte, Schlagsahne, alles das, was das Herz begehrt. Aber auf diese Sachen müssen wir im Augenblick verzichten, denn es mangelt eben an vielen, vielen schönen Sachen.